Hier sind die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser am Montagmorgen mit folgenden Themen: Fördermittel für Gemeindestraße, ELOK-Bataillon bekommt neuen Kommandeur und VCN verpasst Auswärtspunkte. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio Philipp Kessler. Guten Morgen. Der Flecken Steierberg erhält Fördermittel in Höhe von knapp 105.000 Euro für den Ausbau der Gemeindestraße 4. Diese stammen aus der Förderschiene Infrastrukturmaßnahmen ländlicher Wegebau. Die Baumaßnahmen werden zu ein Drittel gefördert. Die Befestigung der Straße 4 im Ortsteil Bruchhagen soll der Erschließung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen dienen. Hannover 96, der Verein Hafensänger und Puffmusiker und Radio Mittelweser versteigern diese Woche ein offizielles Hannover 96 Trikot. Dieses wurde vom Team Hans signiert. Die Aktion gehört einer von mehreren Trikotversteigerungen des Vereins an. Der Erlös soll dem Forscherraumprojekt der Alpheide-Schule in Nienburg zugutekommen, erläutert Oliver Wolf, Vorsitzender des Vereins Hafensänger und Puffmusiker. Wir haben vor kurzem eine Anfrage der Alpheide-Schule Nienburg bekommen und die möchten einen Forschungs- und Werkraum installieren, haben da auch schon gewisse Spendenzusagen. Ein bisschen Geld fehlt noch, ich glaube 20.000 Euro, und wir haben gedacht, der Erlös des Trikots ist der Start für diese 20.000 Euro, dass das geschafft wird. Das ELOK-Bataillon am Bundeswehrstandort in Nienburgs Ortsteil Langendamm bekommt einen neuen Kommandeur. Jochen Rosendahl wird seine Einheit in dieser Woche an Oberstleutnant Markus Messelhäuser übergeben. Rosendahl war von 2003 bis 2005 und seit September 2013 Kommandeur des Bataillons. Er wechselt zum Standort Ramstein bei Kaiserslautern. Sein Nachfolger Markus Messelhäuser war zuletzt als Referent im Bundesministerium der Verteidigung in Bonn tätig. Und wir kommen zum Sport. Die Volleyballdamen des VC Nienburg haben am Wochenende mit 1:3 beim Tabellenführer Marmagen Nettersheim verloren. Dabei wäre mehr drin gewesen. Beim Zwischenstand von 1:2 und im vierten Satz führten die Nienburgerinnen zeitweise 8:1 und 10:3, gaben einen sicheren Zähler dann mit einer 23:25 Satzniederlage ab. Trainer Thomas Platner dementsprechend angefressen. Also als Trainer will man immer was Zählbares haben, und wenn man gut spielt, sensationellen Auftritt hat und nichts Zählbares mitnimmt, ist man nicht ganz zufrieden. Natürlich freue ich mich, dass wir in unserer Weiterentwicklung aktiv waren. Das muss man ohne weiteres sagen, aber wenn du so kurz dran an der Torte schnupperst, möchtest du halt auch ein Stück mit nach Hause nehmen. Die Chance auf die ganze Torte hat der VC dann wieder am kommenden Samstag gegen Hannover. In der Tabelle der dritten Liga bleibt man weiterhin auf Rang 8. Das waren die aktuellen regionalen Themen um kurz nach halb.